alles an, als ich noch ein Kind war. Meine Jugend war wirklich nicht immer wunderbar. Ich wusste nicht, was reicht uns. Die Eltern waren arbeitslos, kein Geld da. Wir fragen uns, wie machen wir das bloß? Wir wohnten in ein Hochhaus in einer alten Gasse. Und ich war der Schlechteste in meiner ganzen Klasse. Mein Vater wollte Geld machen und fing an mit dem Glücksspiel. Wie gewohnt, Sozeron, er versorgte viel zu viel. Das war die Zeit, wo er anfing zu saufen. Ist auch unmächtig geworden, konnte nicht mehr nach Haus laufen. Trieb es wild mit anderen Frauen, statt muttertreu zu sein. Er nannte ihn Ehren, gab und ließ uns einfach allein. Dann ging ich raus und versuchte etwas Geld zu kriegen. Machte bei den Kämpfen und versuchte Gegner zu besiegen. Doch ich wurde verprügelt, hab immer verloren. Ich fühlte mich, als wäre ich für Hartz IV geboren. Auf die Straße betteln und Finger zu klauen. Mir war schon klar, ich würde mein ganzes Leben versauen. Ich steig in der Gang, ein mein Job war es, Drogen zu dealen. Und ich vergaß die Probleme, die auf mich herabfielen. Doch der Fuß war noch da, Wind ist hier, sonst nicht Ritze. Ich wurde selber abhängig und die Lösung war die Spritze. Ich musste aussteigen und rein in die Realität. Doch zu dieser Zeit war es schon längst viel zu spät. Die Bulle nehme ich fest, die Gang war Geschichte. Und der Traum von Luxus ging langsam zunichte. Musste hinter Gittern einiges einstecken. Manchmal wünschte ich mir, ich würde einfach nur verrecken. Hatte kein Liebesmut mehr, dafür litt ich viel zu sehr. Ich sah nur noch verschwommen, dies war kein Leben mehr. Ich machte alles verkehrt, wurde von niemandem begehrt. Und ich spürte, wie der Tod an meinen Körper zehrt.